dann locker vor das Haus, dann rutscht der ganze Müll in den Wagen mit Gebrüll. In den Tonnen ist viel Dreck, ja, ich fahr ihn täglich weg. Sind die Tonnen auch sehr schwer, ich mach sie trotzdem leer. Den ganzen Scheiß fahr ich zur Kippe, habe stets die dickste Lippe. Und sind alle Ratten weggerannt, wird der Mist schnell verbrannt. Ich bin der Freddy von der Müllabfuhr, ich fahr im Wagen nur. Ich fahr Abfall jeder Art, find ich gut, ich bin hart. Ist der Müll noch nicht getrennt, ist doch klar, dass er besser brennt. Weil das Zeug so richtig stinkt, ist mein Wagen voll verzinkt. Damit machen die dann Energie, das schadet unserer Umwelt nie. Konzerne helfen uns dabei, machen uns vom Abfall frei. Die ganze Vielfalt der Container macht den Tag um vieles schöner. Hast du Angst vom Recycling? Bist du nur ein kleiner Feigling? Bin der Freddy von der Müllabfuhr und ich fahr im Wagen nur. Ich fahr Abfall jeder Art, find ich gut, ich bin hart. Ich bin sicher, ich weiß genau, wir sind die Sau. Müll ist immer ein großer Segen, meinen Job wird's ewig geben. Ach.